Gestaltung von, wie wir leben wollen. Ich werde versuchen, das Nötigste so kurz wie möglich schnell irgendwie rüberzubringen, bevor wir dann mit der Diskussion losgehen. Es ist bei uns mittlerweile, hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass wir einen theoretischen Beitrag und dann einen praktischen haben. Heute ist der vierte Termin, also ist ein eher praktischer Teil wieder angesagt. Ich will nicht vorgreifen, aber ganz kurz, worauf ihr euch einstellen könnt. Wir haben heute drei Diskutanten dabei von unterschiedlichen Initiativen, die sich auf die eine oder andere Weise mit ja, nachhaltiger, gesunder, biologischer Ernährung und Nahrungsmittelbeschaffung beschäftigen. Bevor wir losgehen, ich muss darauf hinweisen, wir haben alle Mikros in der Hand, weil das akustisch ganz gut klingt, aber auch, weil das Ganze aufgezeichnet wird. All unsere Diskussionen sind als Podcast verfügbar auf der eigenen Homepage und es gibt einen Stream auf Freirad. Wir sind immer happy, wenn sich Leute in die Diskussion einbringen von euch, nur seid gewarnt, also es könnte passieren, dass man euch im Radio hört. Ja, so Soll viel. es nicht abschreckend wirken? Nein, soll nicht abschreckend wirken, aber ihr habt ein Recht, es zu wissen. Gut, wir haben uns darauf geeinigt, dass sich unsere Diskutanten heute selbst vorstellen. Ich darf also das Mikro zuerst einmal zu Marcel weiterreichen. Marcel, bitte, stell uns kurz dich und deine Initiative vor. Hallo, ich bin der Marcel. Ich bin Teil einer Lebensmittelkooperative. Das ist kurz ausgedrückt, wir sind eine Gemeinschaft von 60 Leuten momentan, die sich selbst organisierte Lebensmittel organisieren. Also das ist jetzt noch relativ unspannend. Jetzt wird es weiter spannend, wie wir das machen. Also wir schauen, wir haben Kriterien, nach denen wir die Lebensmittel bestellen. Und die sind halt schon sehr unterschiedlich, als wie das im Großhandel passiert. Also wir wollen, dass das sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig passiert. Wir schauen darauf, dass die zum Beispiel, dass die Erntehelfer gut bezahlt werden, dass die Arbeitsbedingungen haben, wo sie leben können. Wir schauen darauf, dass unsere Lebensmittel eben relativ CO2 unbelastet kommen, dass sie Schadstoff unbelastet kommen. Und wir schauen auch darauf, dass wir mit den Bauern und Bäuerinnen eine gute Kooperationsbasis haben, also dass wir die ökonomischen Sachen. Also wir springen nicht von einem Bauern oder Bäuerin zur nächsten, sondern wir bleiben dabei, auch wenn es bei denen immer nicht so gut läuft oder auch wenn die mal ein bisschen ihre Produkte teuer verkaufen müssen, weil es eben nicht so gut gelaufen ist. Genau, das ist jetzt immer so das Grobe, was wir sind oder was wir machen. Und dann, also die Struktur ist momentan so, dass wir sechs Arbeitsgruppen sind, die ein Lager besitzen in der Bäckerei. Da haben wir so einen kleinen Lager oder Laden. Ich sage jetzt Laden momentan dazu, wo die Mitglieder ihre Produkte holen können. Das geht jetzt momentan von Mittwoch bis Freitag, kann da jeder reinkommen und sich die Sachen dann abholen, die er davor selbst bestellt hat. Also bei uns muss man immer eine Woche vorher bestellen. Wir haben eine Excel-Liste jetzt momentan im Internet, sage ich jetzt. Also jeder kann da reinfahren von den Mitgliedern, bestellt eine Woche vor. Das wird dann von unseren Bauern und Bäuerinnen am Montag bis Mittwoch geliefert. Und ab dann gehen wir da alle selbstbestimmt einkaufen und holen sich ihre Sachen. Also man geht da wirklich selber rein, wiegt die Sachen ab, rechnet sich selber den Preis aus, was es kostet. Und dann haben wir eine Kontomappe, wo sich dann jeder selbst, also eigenständig, die Sachen verrechnet, was er bezogen hat. Und das Finanzteam kontrolliert es dann einmal im Monat oder momentan glaube ich einmal in 6 Monaten oder so, jetzt habe ich den genauen Überblick, ob das dann nur so halbwegs stimmt. Also ein paar Leute machen Fehler, so Kleinigkeiten, aber bis jetzt, also so gibt es jetzt seit 3 Jahren, sind wir mit den Finanzen relativ konstant. Also wir machen keinen Gewinn. Und es läuft ganz gut. Also unsere Arbeitsgruppen, jetzt vielleicht noch, also wenn ihr Fragen habt, jetzt konkret, was ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr am Schluss fragen oder was ganz dringend ist, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Also schießt einfach los, wenn es euch auf der Zunge brennt. Genau, das Ladenteam, ich werde euch jetzt die Arbeitsgruppe ein bisschen beschreiben. Das Ladenteam, die räumen die Sachen dann ein, was uns die Bauern und Bäuerinnen bringen, markieren neue Preise, falls da Änderungen passiert sind. und schauen, dass der Laden halt so halbwegs sauber ist und funktioniert für die Mitglieder. Dann haben wir das Produzententeam, das kümmert sich darum, damit wir neue Produkte haben oder ja, eigentlich mehr oder weniger, dass wir neue Produkte haben und mit die Kommunikation mit den Bauern, also die geben die Bestellungen ab. Wenn irgendwas fehlbestellt worden ist, also wenn irgendwo zu viel ist oder zu wenig ist, geben wir das weiter. Genau, einen Einblick, ich war in den Arbeitskreis und halt, deswegen weiß ich gerade nicht mehr. Dann haben wir noch das Finanzteam, das habe ich schon gesagt, die machen die Finanzen, die kontrollieren, ob alles passt. Sie machen einmal im Jahr Inventur, zählen nach, ob alles noch da ist, was da sein sollte. Und schaut eben nach, ob wir kein Minus machen. Dann haben wir noch, was ist noch, das sind die wichtigsten, die Kernteam, du bist auch bei uns dabei. Was sind Produzenten? Produzenten habe ich schon. Produzenten, Mitglieder, Mitglieder, genau, das waren also die ersten vier, die sie gegründet haben. Das war die Mitglieder AG oder Arbeitsgruppe. Die kümmern sich um neue Mitglieder, schulen die neu ein, weil es doch nicht ganz so einfach ist, wenn Leute selbst ihre Sachen holen müssen und abwiegen. Und das ist schon ganz gut, wenn da Schulung drin ist, also Schulung dabei ist. Und kümmern sich ja so um die Kommunikation. Also manchmal haben wir extreme E-Mail-Flut gehabt, eine Zeit lang, weil wir doch 60 Mitglieder sind und die haben wir ein bisschen aufgeteilt, sodass das besser koordiniert wird. Wenn ich noch nachfragen darf, kurz an der Stelle, wie hat sich diese FoodUpCorp eigentlich gegründet? Was waren da die Ausgangspunkte? Habt ihr auf bestehende Strukturen zurückgreifen können? Habt ihr einen Partner gefunden von Anfang an? Also gegründet hat sie, es war eine Kick-Off-Veranstaltung von Transition, das ist eine Organisation, die sich jetzt momentan weltweit darum kümmert, dass so Projekte, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten, vorangetrieben werden. Das war in der Bäckerei, da haben sie 300 Leute gefunden, die dann gemeinschaftlich Projekte besprochen haben, die sie interessiert. Und da ist die BABS, also eins für die Gründungsmitglieder, hat das vorgestellt. Ich habe es gut gefunden und bin dann auch mit dabei gewesen gleich von Anfang an. Und so sind wir dann eigentlich entstanden. Wir haben dann am Anfang mit 10 Leuten haben wir angefangen. Und haben dann nach 3 Monaten unsere erste Bestellung gemacht, damals noch im Nähcafé. Da haben wir uns getroffen und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt versucht, die Struktur so gut wie möglich aufzubauen. Wir haben ein paar theoretische Anhaltspunkte gehabt von anderen Foodcorps. Und haben dann beschlossen, wir wollen jetzt gleich mal bestellen und wir riskieren nochmal ein paar Fehler. Und so war es dann auch. Also wir haben dann relativ schnell bestellt. Das nennt man dann Bestellfoodcorp, weil man noch keinen eigenen Raum gehabt hat. Jetzt sind die Bauern hergekommen, haben die Sachen geliefert und wir haben sie sofort abgeholt. Das heißt, es ist vor einem Zeitabschnitt von 2 Stunden in der Woche, war das alles erledigt. Aber wir haben gesehen, das sind wir relativ beschränkt von den Produkten her gewesen. Dann haben wir auf der Suche nach einem Lager und sind wir dann relativ schnell fündig geworden im Hotel. Da waren wir dann auch über Jahre an. Genau. Und so die Grundmotivation von mir war eigentlich, wir sind von der Uni nach Wien gefahren und haben uns ein paar Sozialprojekte angeschaut und da war unter anderem ein Foodcorp dabei und da haben haben die Leute das vorgestellt und ich war total überrascht, wie Leute, die das selbst organisiert in die Hand nehmen, mit was für ein Engagement die dabei sind. Die Motivation hat mich dann eigentlich angesteckt. Darf ich vielleicht auch schnell eine Frage stellen? Was ist jetzt so der konkrete Vorteil von einer Foodcorp? Also warum gehe ich nicht in den Supermarkt und kaufe mir Lebensmittel, die den Bio-Sticker drauf haben? Was macht ihr anders? Also der Vorteil ist, dass wir direkten Zugang zu unseren Bauern und Bäuerinnen haben. Das heißt, wir schalten den Großhandel aus, den Zwischenhandel. Es bringt uns manchmal billige Produkte, es bringt uns Vertrauen, wir wissen, wo es herkommt. Es bringt den Bauern und Bäuerinnen eine gewisse Wertschätzung, mehr als was es der Großhandel gibt, weil wir wollen die Produkte von ihnen, die Produkte, die wir von ihnen beziehen, die wollen wir tatsächlich, wir haben uns geeinigt in einer Plenumstruktur, also wir haben einmal im Monat ein Plenum, da einigen wir uns, welche Produkte wollen wir, das heißt, es ist für die Bauern schon eine gewisse Wertschätzung. Also für mich selber ist es so, ich weiß, was ich da ist, mir schmeckt es viel besser, jetzt nicht unbedingt, weil es von den Geschmacksnerven vielleicht besser ist, aber weil ich dem Ganzen viel mehr vertraue, als wenn man das jetzt im Supermarkt holen. Das was nicht heißt, dass man mich nicht einmal im Supermarkt ziehen soll. Alles kann man neu beziehen bei uns. Das ist ein guter Punkt, wo ich mal kurz nachfragen wollte. Überschlagsmäßig, welchen Anteil deiner Lebensmittel kannst du über diesen Kanal beziehen? Es gibt Leute, die beziehen alles bei uns. Ich zähle auf jeden Fall nicht dazu. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wo man, ja, Streitpunkt oder für mich selber ein Punkt, wo ich Konflikte entdecke. So alte Konsumgewohnheiten durchbreche ich dann doch nicht so schnell. Also es landet einmal ein Avocado bei mir am Tisch. Aber ich würde sagen, einmal so, ich schaue, dass ich die Hälfte oder manchmal, ja, Hälfte wäre für mich so das Ziel, das ich schaffen möchte. Weil ich doch relativ viel essen gehe. Ich gehe gerne essen, mir taugt das irgendwie. Genau. Also ganz gemischt. Ein paar Leute sind sehr extrem, die beziehen sehr viele, ein paar Leute weniger. Also komplette Palette von Leuten, die gelegentlich dort ihre Lebensmittel beziehen wollen, bis solche, die wirklich versuchen, gesamt auf das System umzustellen. Genau. Es gibt ja Leute, die beziehen gar nicht. Aber vielleicht kommen wir dann nachher nochmal dazu, wenn wir Probleme und so sprechen. Okay. Gut, dann würden wir vielleicht zu unserem zweiten Projekt heute übergehen. Gib das Mikro mal in diese Richtung weiter. Claudia, du bist vom Feldverein heute. Ja, grüß euch. Genau, also ich bin vom Verein, vom Feldverein zur Nutzung von Ungenutzten da. Vielleicht, dass wir mal kurz mit der Geschichte anfangen, weil da erklärt sich noch eigentlich selbstverständlich, wie dieser ganze Verein aufgebaut ist und worum es geht. Also wir haben vor circa zweieinhalb Jahren diesen Verein gegründet. Grund war berufliche Umstellung, verschiedenste Ideen, die umgekreist sind, ein gewisser Antrieb, wieder mal was Neues selber auszuprobieren. Und aus diesen konfusen Ideen, die wir gehabt haben, hat sich eben ein Verein rausgegründet mit der Hauptmotivation, dass man doch Ressourcen, die schon vorhanden sind, nutzen kann. Da geht es um Kreativität, da geht es um Auseinandersetzen mit neuen Themen und da geht es einfach darum, dass man schon was Produziertes hat, das einwandfrei da ist, das man einfach nehmen kann, bevor man sie mit neuem produziert. Für uns bedeuten Ressourcen Materielles und Immaterielles, also von Zeit über Wissen bis hin halt zu Räumen, Rohstoffen. Und die Ideen sind uns ein bisschen zu viel geworden, deswegen haben wir es dann runtergebrochen einmal auf die Lebensmittel. Das ist unser Hauptmedium, mit dem wir arbeiten, weil man mit dem recht viel transportieren kann und weil es einfach ein persönliches Anliegen war, an Lebensmittelverschwendung heranzugehen oder einfach auch an die Anbau, an die Versorgungsstruktur, die man hat. Ja, das erste Kleinprojekt, das wir gestartet haben, ist, dass wir einfach geschaut haben an Lebensmittel, die nicht verkäuflich oder nicht verkauft werden, sind, dass wir an die drankommen und dass wir die haltbar machen. Also für uns der Vorteil, wir generieren altes Wissen, wir schauen, dass wir Techniken lernen. Wir haben ziemlich dumm experimentiert mit Rezepten und haben dann einerseits geschaut, dass wir Cafés oder Küchen finden, wo wir das machen können. Dann haben wir eben gemeinsam mit verschiedenen Leuten zusammengekocht und haben dann ein Verteilersystem aufgebaut. Mittlerweile haben wir fünf Verteilerstationen, das heißt offene Regale in Cafés, in Bäckereien, wo jeder hingehen kann, wo die Produkte verteilt werden. Also eine Idee ist einfach, dass wenn das Produkt dann fertig ist, dass wenn es jemand anderer kostet, dass er über die Kulinarik herantreten kann, wie gut die Lebensmittel sind, die offiziell nicht gut sind. Und dass man sie so in die Idee einbinden kann. Und funktionieren tut das seit Anfang an auf Pay-as-you-wish-Basis. Also wir fordern einen Wertschätzungsbeitrag, wir definieren ihn nicht, wir können ihn selber nicht definieren. Und wir sagen nicht einmal, ob er jetzt ein finanziell oder anderwertiger sein sollte. Aber es geht uns darum, dass sich jeder damit auseinandersetzt, dass dieses Ding ist, was es für Arbeit ist, was dahinter steckt, die Idee und das Lebensmittel an sich. Ja, weiter ist dann gegangen, dass wir so viele Lebensmittel auftrieben haben, weil die Landwirte recht positiv reagiert haben. Also wir kriegen es von den Landwirten, wir kriegen die Produkte aber auch aus dem öffentlichen Grün, aus Gemeinschaftsgärten, aus Privatgärten. Also wir schauen einfach überall, wo es gibt. Und wir haben dann so viel Gemüse gekriegt, dass wir gesagt haben, gut, nächster Schritt, fangen wir halt ein bisschen Kochen an und haben jetzt eine Suppenlieferung aufgebaut, zweimal die Woche, dass wir Suppen an Büros liefern. Wir kochen, wir stellen das Menü in der Vorwoche zusammen, je nachdem, was wir halt auftreiben, kochen für die Büros und liefern das aus mit dem Fahrrad. Auch wieder der Aspekt mit dem Fahrrad, man kann auch Mobilität andenken, man kann Mobilität anders leben und wir versuchen alles mit dem Fahrrad zu transportieren. Momentan sind wir bei gute 100 Portionen pro Woche, die wir kochen. Wir haben überschlagsmäßig fürs letzte Jahr zusammengerechnet und ca. 4000 Portionen gekocht. Ungefähr eine gute Tonne Gemüse, was jetzt einmal schon verarbeitet worden ist. Ja, parallel dazu haben wir halt gemerkt, bei uns würde es halt reizen, nicht nur eben nur die Produkte herzugeben, sondern auch wieder mehr in das Wissen reinzugehen. Und haben angefangen, Workshops aufzubauen, Workshops zu saisonalem Kochen, zu Techniken, zu, wenn wir eben selber gelernt haben, wie man mit Essig einlegt, wie man mit Salz einlegt. Also einfach das auch weiterzugeben wieder. Ja, die Workshops haben sich jetzt weiterentwickelt. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir das Ganze in die Schule reinbringen, um einfach eine nächste Gruppe zu bekommen oder miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt schauen, dass wir innerhalb vom nächsten Jahr das so weit haben, dass wir mit den Kindern aufs Feld, oder Kinder und Jugendlichen aufs Feld gehen, am Feld Landwirtschaft erleben, wieder erleben, dass eine Pflanze einfach ein Individuum ist, dass das komplett unterschiedlich ausschauen kann, dass es nichts zu tun hat mit, wie es im Supermarkt präsentiert wird, dass die Qualität woanders liegt von diesem Lebensmittel und dass wir nachher in der Schule weitergeben mit gemeinsam kochen, verarbeiten und einfach zu schauen, wie gibt man das jetzt weiter? Ist das nur für sich oder gibt man es jemandem anderen weiter? Was bedeutet dieses Weitergeben? Kann man das frei weitergeben, eben, dass es einfach offener Pool ist an Wissen, offener Pool ist, dass man andere Personen mit involvieren kann? Ja, ich glaube, das waren unsere Hauptprojekte. Dann vielleicht noch die Nachfrage, wie viele seid ihr denn und wie organisiert ihr euch denn? Wir sind offizielle Mitglieder ungefähr 20. Wir sind aber im Jahresbeginn und mit Jahresbeginn wird die Mitgliedschaft erneuert. Deswegen kann man das jetzt gerade recht schwer sagen. Wir haben aber einen Unterstützerpool von, ich weiß es nicht wie viele Personen, also es sind so viele Personen im Hintergrund, die uns ein- oder mehrmalig helfen mit Input, mit kleinen Gesten. Also ich würde mal sagen, geschätzte 50, 70 Leute sind sicher irgendwie involviert und helfen mit. Und wie kommen die Leute mit euch in Berührung? Also passiert das über diese Workshops, dass jemand dann dasteht und wow, tolle Sache, da würde ich eigentlich gern mitmachen? Soweit ich weiß, über die Workshops, über das Einkochen, über die Produkte und ganz viel über Mundpropaganda. Und wir waren am Anfang immer bei diesem Transition zum Beispiel dabei, da haben wir es mal vorgestellt, aber war es noch sehr rotes Konzept. Und momentan, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ich weiß gar nicht, wo die Leute überall mitkriegen, dass es uns gibt, weil mir passiert es jetzt immer öfters, dass ich erkannt werde über den Verein, obwohl ich nicht einmal weiß, wo ist jetzt der letzte Link noch dabei. Ganz viel auch über die Suppen, weil es sind ungefähr 30 bis 35 Büros, die schon irgendwie über uns bezogen haben, die schon mehr Kosten haben können. Also ich glaube, es ist ziemlich breit mittlerweile, wo die Leute mit uns in Kontakt treten. Wir haben gehört von dir, dass ihr Lebensmittel bekommt direkt von den Bauern, teilweise auch vom Gemeinschaftsgarten oder von Gemeinschaftsgärten. Das ist mein Stichwort zur nächsten Überleitung. Ivo, du bist als Vertreter von einem Gemeinschaftsgarten hier. Kannst du uns das Konzept schnell erklären, was du machst? Okay, hallo. Danke für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein in diesem Raum, im Kochlokal. Ja, ich bin heute Abend da als Gemeinschaftsgärtner, auch als Familienvater, also auf alle Fälle. Als Koch bin ich da, als Person, die sich mit Lebensmitteln sich beschäftigt, vielleicht auch als Genießer. Also Lebensmittelqualität ist für mich grundsätzlich wichtig. Aber zurück zum Garten. Ich bin eben im Gartenverein Interkulturell Garten hier in Wilten. Ich bin im Vorstand als Hauptmann seit 3 Jahren. Die Gemeinschaftsgärten hier in Innsbruck sind viele. Es gibt nicht nur Interkulturelle Garten hier in Wilten, das ist hier um die Ecke. Ich habe angefangen vor 5 Jahren im Garten, weil ich habe einfach gehört, dass es einen Garten gibt, einen Gemeinschaftsgarten gibt in Innsbruck. Und ich habe gleich gedacht, okay, ich muss mitmachen, ich muss dahin. Ich wusste überhaupt nicht, wieso. Also ich meine, das war ja so eine instinktive Entscheidung damals. Ich war allerdings dann 1 Jahr auf der Warteliste, das war nicht möglich, direkt reinzukommen. Aber dann auf dem Weg in diesen Jahren, dann habe ich echt verstanden, wieso ich einen Garten brauchte. Und es ging absolut auch um Lebensmittel, um Geschmack, um Frische und um Regionalität und alle diese Aspekte. Dann eben in diesen letzten 5 Jahren habe ich mich umgeschaut und ich habe beobachtet, was alles in Innsbruck passiert ist. Und eben sind viele andere Gemeinschaftsgärten entstanden. Es gibt mittlerweile, ich schätze, 20, 30 offizielle Gemeinschaftsgärten in Tirol. Also ich rede nicht nur von Innsbruck oder Innsbruck-Umgebung. Es geht wirklich von Kufstein bis nach Landeck, Tarrenz. Eben nicht nur Gemeinschaftsgärten, aber auch eben Slow Food, Feldverein, die Food Corps, Urkorn, dann sind die Gemüsegärten zur Miete dazu gekommen. Es gibt eine Permakulturgruppe. In Deutschland habe ich immer wieder so auch Esparestat-Experimente drüber gelesen, über diese Experimente. Und wir hatten auch eben einen Austausch mit so einem Experiment, unserem Verein. Das heißt, ich habe immer mehr Personen kennengelernt, die mit diesem Thema sich beschäftigen. Also immer mehr Personen, die einen anderen Bezug zum Lebensmittel wollen. Sie wollen eine andere Qualität. Sie finden es langweilig, im Supermarkt zu kaufen. Und eben sie suchen andere Wege, um zu ihren Lebensmitteln zu kommen. Natürlich, Gemeinschaftsgarten ist eine Möglichkeit, absolut. Also man kann eben Gemüse anbauen, Obst, Kräuter, also eine ganze Menge an frischen Produkten bekommen vom Garten. Aber das natürlich geht durch Arbeit. Und auch, das ist natürlich Energie und Zeitaufwand auch dabei. Und das ist der kritische Punkt, weil eben in den Jahren, ich habe viele Personen gesehen, die zum Garten gekommen sind, nicht nur im Gemeinschaftsgarten, aber ich war auch immer wieder im Mentelberg, im Waldhütte, viele Personen, die gestartet haben, die angefangen haben eben im Garten, aber natürlich dann haben gesehen, dass irgendwie zeitlich nicht geht, die Zeit ist knapp, ein gewisses Know-how braucht man auch in diesem Bereich und eben dann haben sie aufgehört, im Gemeinschaftsgarten zu sein. Dann habe ich mich gefragt, ja, natürlich diese Personen haben trotzdem noch weiter das Bedürfnis, eben eine andere Qualität an Lebensmitteln zu bekommen. Gibt es andere Wege, eben Gartenleidenschaft oder Garteninteresse und dieser Aspekt zu verbinden? Und ich bin jetzt zur Zeit und ich würde gerne auch heute Abend darüber gesprochen. Ich bin jetzt zurzeit seit einigen Monaten beschäftige mich mit dem Thema solidarische Landwirtschaft. Das ist bestimmt eine andere Möglichkeit, eben zum Lebensmittel zu kommen. Und das hat natürlich eine andere organisatorisch sieht anders aus als ein Gemeinschaftsgarten, aber das ist absolut eine gute Möglichkeit. Vielleicht darf ich noch kurz nachfragen. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, so Gemeinschaftsgärten, wie du gesagt hast, gibt es sehr viele hier. Ich habe gesehen, dass man in Neurum und Arzel auch Angebote findet. Und da läuft es zum Beispiel so, dass man sich einen, schau gerade schnell auf meinen Schummelzettel, also einen 40 bis 50 Quadratmeter großen Teil von einem Feld eigentlich für ein Jahr mieten kann. Man bezahlt dafür 150 Euro pro Jahr eben. Das wird eigentlich schon mit unterschiedlichen Obstsorten bepflanzt und man kümmert sich dann über das Jahr darum. Und sieht das bei euch ähnlich aus oder nein? Nein, das sind zwei verschiedene Ideen von Gemeinschaftsgarten. Das ist auch, also du sprichst praktisch über die Gemüsegärten zu mieten. das ist in Neu-Rum. Da ist die Sache ist, dass der Bauer, also es gibt einen Bauer, der die Fläche bestellt am Anfang der Saison. Das heißt, das Feld wird eben parzelliert, das sind diese 50 Quadratmeter. Der Bauer geht mit dem Traktor und im April, Mai dann bestellt die ganze Fläche und dann kommen eben die Personen, die die Fläche gemietet haben, dann kommen und machen praktisch die pflegen dann das Gemüse am Feld direkt. Aber eben das ist eine andere Struktur. Also es ist kein Verein in dem Fall. Das wird organisatorisch eben anders geregelt. Und zentrale Person ist der Bauer, der das Feld zur Verfügung stellt und dann bestellt eben die Fläche. Im Gemeinschaftsgarten eben hier in Wilten ist total anders. Wir sind im urbanen Bereich auf alle Fälle. Wir hatten nie einen Traktor im Garten. Das würde für einige von unseren Mitgliedern ein Horror-Szenario sein. Sie könnten es nicht damit leben. Nein, das ist anders. Die Parzellen sind viel kleiner im Gemeinschaftsgarten in Wilten und jeder Einzelne bestellt die Fläche nur händisch praktisch oder also ohne mechanische, ohne Maschinen. Bei den Gemeinschaftsgärten war es, so ist in meinem Verständnis noch nach ein zentraler Aspekt der Begegnung. Also es ist nicht nur die Ernährung, die hier im Vordergrund steht, sondern es wird ein Zusammenspiel möglich zwischen dem Komplex nachhaltiger Ernährung, aber eben auch sozialer Austausch, Begegnung. Wie wird es bei euch geregelt? Wie schaut es da aus? Ja, auf alle Fälle. Also wir sind eben ein interkultureller Gemeinschaftsgarten und eben das sind diese drei Komponenten, die Interkulturalität drin. Auf alle Fälle, also es sind 70 Personen aus 27 Ländern, unterschiedliche Länder. Ich bin aus Italien. Ich sage es schon gleich so, dass das Publikum nicht die ganze Zeit sich fragt, was für einen Akzent ich habe. eben das Soziale ist ganz wichtig, eben diese Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen, und das ist immer wieder spannend, weil man merkt, wenn man im Garten ist, man merkt, wie bunt eigentlich Innsbruck ist. Also es ist wirklich viele verschiedene Personen aus verschiedenen Kontinenten mit verschiedenen Geschichten. Und natürlich das Soziale ist auch wichtig. Also wir haben immer wieder Veranstaltungen, wir nehmen zum Dinnerclub teil, wir machen Feste im Garten. Wir sind auch als Verein verpflichtet, quasi zu einige kulturelle Veranstaltungen zu anzubieten. Wir haben eben auch im März, im April, es gibt auch im Stadtteil Wilten hier eine Veranstaltung von uns organisiert und am Anfang April auch zum Thema Interkulturalität. Also diese Aspekte sind immer wieder präsent im Garten. Natürlich, einige von den Mitgliedern sind hauptsächlich dafür für das Garten, das Gemüse. Andere sind mehr so interessiert für das Soziale. Du hast das ja schon anklingen lassen, du bist in einer gewissen Doppelrolle heute da, nicht nur als Vertreter des Gemeinschaftsgarten, sondern du willst ja auch ein neues Projekt ins Leben rufen demnächst. Unter Stichwort solidarische Landwirtschaft. Magst du uns darüber noch was erzählen? Wie das Konzept von solidarischer Landwirtschaft? Bitte. Also die Idee von solidarischer Landwirtschaft, das ist nicht neu. Also es gibt schon seit einigen Jahrzehnten, ich habe ein bisschen recherchiert, eben in den letzten Monaten, anscheinend beginnt in den 60er Jahren in Japan. Und zurzeit in Japan, jede vierte Person hat Kontakt mit so einem Projekt von solidarischer Landwirtschaft. Das Ganze dann hat sich verbreitet weltweit. Also ganz bekannt sind eben die CSA in den USA, diese Community Supported Agriculture Projekte. Zurzeit sind 1500, glaube ich, in den USA. Und in Europa auf alle Fälle. In Frankreich ist relativ verbreitet. Die Franzosen sind sehr regional, wie die Italiener. Und in der Schweiz sind einige ganz wichtige Erfahrungen schon gemacht worden. In Deutschland sind zurzeit 160 solidarische Landwirtschaftsprojekte aktiv. Und eben in Österreich auch. Also in Österreich, ich weiß nicht jetzt genau die Zahlen, aber ja, 20, 30 vielleicht. In Tirol, ich habe schon gehört von zwei Höfen, die mit so einem Konzept sich beschäftigt haben, aber ich habe keine genaue Information. Die Grundidee der solidarischen Landwirtschaft, das ist so, dass praktisch es gibt eine oder mehrere Höfe und diese Höfe oder dieses Hof versorgt eine Gruppe von Verbrauchern. Und das Ganze läuft natürlich alles regional, also lokal. Diese Verbraucher, diese Verbrauchergemeinschaft, dann unterstützt praktisch am Anfang der Saison finanziell natürlich den Bauern, den Produzenten, aber auch mit Arbeitseinsätzen am Hof. Also das heißt, der Mitglied kann am Hof gehen und mitmachen, ernten, einpacken, aussortieren, also sich beschäftigen mit dieser Aktivität. Und das ist das Interessante. Und eben das ist eine andere Beziehung zur Quelle, zur Quelle der Lebensmittel. Und das ist, glaube ich, das sind wirklich der Kern von diesen Projekten. Man hat regelmäßig Kontakt mit dem Ursprung von was man isst, dann am Tisch. Und das ist, ich glaube, das ist ganz besonders. Das ist eine Win-Win-Situation für die Mitglieder und für die Produzenten. Weil der Produzent hat für eine gewisse Zeit, 6 Monate, ein Jahr, was auch immer, eine gewisse Sicherheit. Er weiß, ja, diese Gruppe von Personen, 10, 20, 50 in Deutschland, es gibt Solabis mit 100, 150 Mitgliedern. Diese Leute, diese Personen kaufen bei mir regelmäßig ein. Und das ist für den Bauer, besonders in diesen Zeiten, eine ganz schöne Sache. Das ist eine ganz entspannende Geschichte für die Produzenten, die heutzutage natürlich stehen ganz unter Druck. Also Marktpreise und politische Entscheidungen, Weltmarkt, Umweltproblematiken. Also das Leben von einem Bauer ist nicht so chillig. Und ich würde gerne eben auch hier im Bereich Innsbruck sowas anfangen. Ich habe schon einen Bauern. Ich habe eine Person, die das Ganze irgendwie orchestrieren würde, organisieren. Es geht natürlich also mein Ziel ist, dieses Jahr so 10 Personen oder 15 Personen zusammenzubringen. Also nicht viel mehr, auch weil die Landwirtschaft eben in dem Fall ist relativ klein. Und eben, also ich mache schon ein bisschen Werbung. Wenn jemand von euch interessiert ist, natürlich bin ich da noch danach und wir können im Detail dann nochmal drüber reden. Aber das würde dieses Jahr schon starten? Ja, das wäre möglich, also logistisch, also natürlich ist es ein very low budget Projekt. Man kann auf alle Fälle starten, also der Bauer hat auch Lagermöglichkeiten. Er ist ein erfahrener Bauer, er arbeitet 14 Jahre im Gemüseanbau. Er kann 40 Sorten von Gemüse anbieten, also eine gewisse Vielfalt. Er hat Erfahrung mit Verkauf, also ich meine, das sind alle Voraussetzungen da für einen Start. Wir haben von dir ja schon ein bisschen gehört, jetzt, wie du dazu gekommen bist und deinen persönlichen Zugang. Ich finde es immer sehr spannend zu hören, wie Leute dazu kommen, was ihre persönliche Motivation ist. Ich schaue jetzt mal wieder nach rechts. Claudia, wie war das bei dir? Warum hast du dich entschieden, dich in den Bereich so einzubringen? Das hat ehrlich gesagt ein bisschen eine längere Geschichte. Es war mir eigentlich immer schon Anliegen, dass man rausgeht aus der Verschwendung, weil mir das eigentlich immer suspekt war, wie das funktionieren kann und ich das schon seit Schulzeiten hinterfragt habe. Ich habe noch auf der BOKU studiert, Landschaftsplanung, und bin immer stärker in Kreise des Ökolandbaus reingerutscht. Immer mehr Freunde haben Ökolandbau studiert und also die Thematik von Lebensmittelanbau, Agrarstrukturen, aber genauso gerade bei mir ganz präsent Bodenschutz, Bodenverbrauch aufkommen. Und ich habe nach der Uni, bin ja vor allem gegangen, habe Almbewirtschaftung gestartet und habe dann nochmal selber ganz einen anderen Zugang zu Lebensmitteln gekriegt, zu der Produktion gekriegt. Also wir haben oben eine Milchwirtschaft gehabt mit Sennerei und haben so geschaut, alles selber zu machen und ja nichts zuzukaufen. Es war einerseits ein bisschen ein geiziger Gedanke, andererseits einfach ein persönlicher Zugang, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach herzeigen, dass es auch geht. Und aus dieser Grundmotivation raus, eben mit Lebensmitteln zu arbeiten, selber in die Subsistenzwirtschaft reinzugehen, diese Konzepte, diese Gedankenkonstrukte um Ernährungssouveränität, was bedeutet das für einen persönlich, für einen Staat, das waren für mich die Motivationen, in den Lebensmittelbereich noch reinzustarten. Dann vielleicht gleich weiter, wie sieht es denn bei den anderen aus? Marcel, was waren bei dir so die Gründe? Persönliche Erfahrungen, das Soziologiestudium oder was war der Stein des Anstoßes? Ja, wahrscheinlich schon der Drang, selbstbestimmt Lebensmittel mir zu organisieren, die, wo ich mir nicht denke, die sind irgendwie im schlimmsten Fall vergiftet. Dann natürlich das Soziologiestudium, ich habe meine Bachelorarbeit über Lebensmittelverschwendung geschrieben, da bin ich dann schon, das ist schon ziemlich irre, wie viel das weggeschmissen wird und dass da der Lebensmittelhandel auch ziemlich, gar nicht so viel, wie man glaubt, aber doch stark beteiligt ist. Und bin dann eben über die Uni, über den Ausflug zum Kontakt mit Foodcorps gekommen und wurde dann irgendwie so angesteckt. Also ich war eine Zeit lang bei ATTAC dabei, dann im Transition-Netzwerk. Da geht es stark um nachhaltige Initiativen und ich habe so viel gehört davon und gesehen, aber irgendwie war es schon mal gut, wenn man mal selber was macht. Und habe dann die Gelegenheit gehabt für diese Kick-Off-Veranstaltung. Wenn du sagst, also die Nachforschungen zu deiner Bachelorarbeit haben dich dort hingetrieben. Ist die nur so präsent, dass du unseren Gästen heute ein, zwei Punkte nennen könntest? Nein, das ist schon zu lange. Okay. Es wird sehr viel weggeschmissen, immer nur das Weiße. Okay. Also. Sie glaubt, die Sachen zusammen, die liegen bleiben. Also mein Wissen ist, ein Drittel ist und bleibt am Feld liegen. Also das nimmt der Handel gar nicht an. Ein Drittel geht, glaube ich, Transport und im Handel verloren und ein Drittel, das sind wir dann gefragt, das machen wir, also das erledigen wir dann, dass wir die Lebensmittel dann wegschmeißen. Also als guter Moderator habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe tatsächlich zufällig ein paar Zahlen dazu. Anscheinend geht tatsächlich ein Drittel aller Lebensmittel direkt in den Müll, ohne dass sie verwendet würden. Wobei so viel unnützes CO2 produziert wird, dass würde man das als Staat rechnen, dann wäre es nach USA und China der drittgrößte CO2-Emittent. Und 5% davon gehen auf den Handel, 12% auf die Gastronomie, Landwirtschaft und Verarbeitung haben noch einmal rund 30%. Und für mich persönlich erstaunlich, 53% geht dann auf private Haushalte zurück. Also da wird so viel dann nicht verarbeitet, zu viel eingekauft oder das Haltbarkeitsdatum wird überschritten und es landet dann im Mülleimer, ohne dass es weiterverwendet wird. Genau, und da sind wir bei unserer Kooperative auch relativ gut, durch das, was wir vorbestellen, holen wir dann das ab, was wir bestellt haben. Wir verwenden kein Plastik, das unterscheidet uns auch gravierend zum Großhandel. Und ja, das Gefühl, also ich lade jeder mal ein, dass er mal zu uns runterkommt und sich das anschaut. Also es ist, man soll jetzt vorher mal ins Supermarkt gehen und dann direkt zu uns gehen. Das macht schon was aus. Also. Okay, dann würde ich gern dieselbe Frage noch einmal weitergeben zu den Gemeinschaftsgärten. Warum gründet man einen, oder warum hast du einen, so muss ich fragen, warum hast du einen Gemeinschaftsgarten gegründet? Gibt es da auch irgendwie eine Tätigkeit, die dich langsam dorthin gebracht hat? Ist es das moralische Gewissen, das irgendwann zu laut war? Was ist da der Auslöser? Ja, also ich habe den Gemeinschaftsgarten in Wildern nicht gegründet, aber ich bin jetzt eben Mitglied und aktiv. Der Gemeinschaftsgarten in Wildern wurde dann von einer Gruppe von Personen in Verbindung mit dem Tiroler Bildungsforum in 2009 gegründet. Also die persönliche Motivation, eben, ich habe schon erwähnt davor, das war eher so wirklich eine instinktive Entscheidung damals. Ich meine, das ist schwierig zu sagen, wieso und warum in dem Fall. Ich habe Jan eben mit der Zeit, in den Jahren dann verstanden, wieso. Ich bin noch beschäftigt mit dieser Frage wahrscheinlich. Mhm. Wieso bin ich da eigentlich? Aber ich glaube, dass bestimmt eine große Punkt ist, dass ich bin eigentlich auf dem Land aufgewachsen in Italien. Meine Großeltern waren beide Bauern. Meine Familie hat immer so Gemüsegarten gehabt, Obst, Wein produziert. Wir hatten immer so frisches Fleisch und frische Produkte und wir haben entsprechend immer gut gegessen. und das habe ich wieder entdeckt in dieser Erfahrung, und das ist eben auch eben ein Genusserlebnis, wenn ich gewisse Sachen vom Garten verkochen kann. Meine Topinambosuppe im November von meinem Garten ist. Das kann man nicht nirgendwo in einem Restaurant in Innsbruck. Also das ist diese Genusskomponente auf alle Fälle. Und dann natürlich die ganzen Vorteile, die Tätigkeit im Garten hat. Also das ist, man ist in der frischen Luft, man ist in Kontakt mit der Natur. Man spürt intensiver die Jahreszeiten. Man bekommt eben frische Produkte, man kann sie verkochen, man kennt die ganze Geschichte wirklich vom Samen bis zum Essen von diesen Produkten, und man lernt einfach viel davon. Das heißt, ja, also ich finde immer mehr Gründe dabei zu sein. Wir haben jetzt Motivationen gehört, und der Patrick hat das nochmal sehr anschaulich mit Zahlenmaterial unterfüttert. Wir haben jetzt auch sehr spannende Ideen gehört, wie man sich einbringen kann, was man machen kann. Jetzt, Igor, wenn wir gleich bei dir bleiben, welche Hürden erfährt man danach? Also welche unerwarteten Schwierigkeiten hast du dann auch vorgefunden in deinem Engagement? Ja, das habe ich auch schon erwähnt davor. Das ist so, das ist oft eben eine Zeitproblematik auch dabei. Weil eben, wenn man ein Beet hat im Garten, im Gemeinschaftsgarten, man muss irgendetwas machen, besonders in der Sommersaison. Natürlich hier in Tirol, wir fangen an mit dem Garten im Mai normalerweise, und dann es geht bis Oktober. Das heißt also, die Zeitkomponente ist für viele, auch für mich selbst, also ich habe immer wieder, ich arbeite Teilzeit, aber ich habe immer wieder auch Zeitengpässe. Das Wissen über diese Aktivität ist auch wichtig, aber man braucht auch ein gewisses Know-how, wie man Gemüse wie ein Beet bestellen kann. Und das ist auch eben eine Schwierigkeit. Dann natürlich in unserem Verein, dann es gibt auch andere, immer wieder neue Problematiken, die jetzt zurzeit sind wir. Hier im Wilden, wir sind vom Süden, Osten und nördlich mit Baustellen beschäftigt. Also das ist oft eine Herausforderung, auch mit eben im urbanen Bereich sowas zu machen. Ja, bei uns eben 27 Nationen, das ist auch die Kommunikation ein Thema, die interne Kommunikation. Also es gibt Personen, die eher wenig Deutsch reden. Ja, das sind die, wahrscheinlich die Hauptthemen. Ja. Danke. Gerade in deinem Fall weißt du zum Beispiel, dass du ein sehr spezielles Beispiel im Beto hast, welche Probleme da, welche Konfrontationslinien unerwarteterweise dort auftreten können. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Welche sprichst du an? Wir haben jetzt in dem Fall die Food Corp in Oberösterreich angeguckt. Ah, okay, das ist die Food Corp, die Situation der Food Corp. Ja, bitte. Gut, also die Food Corps haben sie von Wien aus entwickelt und haben sie über Österreich drüber gestreut, je nachdem halt, wo die Leute hinzogen sind, die Idee schon gekannt haben oder draufgekommen sind. Und in Oberösterreich sind die Food Corps eher neu. Und es gibt im speziellen Fall zwei Food Corps, die sind ca. 1,5-2 Jahre alt im Bereich Kirchdorf, Scharnstein. Also, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also südlich von Linz. Und die Wirtschaftskammer ist auch aufmerksam worden, dass da ein Handel betrieben wird. Und diese Food Corps haben dann Probleme mit der Wirtschaftskammer bekommen, die nicht den Verein an sich erkannt hat, nicht erkannt hat, dass es nicht gewinnorientiert ist, nicht erkannt hat, wie das Konstrukt Food Corp aufgebaut ist und hat ihnen ein schwarzes Gewerbe oder eine Ausübung einer Tätigkeit vorgehalten, die nicht rechtlich abgestimmt ist. Und die Wirtschaftskammer hat einmal ganz kurz ziemlich massiv aufgefahren. Die Food Corp hat sich dann zum Glück, oder die Food Corps haben sich dann recht gut einmal gewehrt und sind einfach gleich medial geworden. Ein Bekannter ist bei Bio Austria dafür angestellt, dass die Food Corps in Oberösterreich verbreitet werden. Also die haben wir von Bio Austria Unterstützung gehabt und haben sie dann auf politischer Ebene einigen können, dass die Wirtschaftskammer keine Klage anstattet und nicht weitergeht gegen die Food Corps mit der Auflage von 7 Punkten. Ich kenne die 7 Punkte nicht genau, aber es ist immer ganz explizit darum gegangen, dass Produzenten nicht Mitglieder sein dürfen, damit sie das ja nicht vermischt, dass ja kein Geldfluss zwischen den Mitgliedern besteht. Und momentan ist die Wirtschaftskammer politisch beschwichtigt worden. Und das ist jetzt einmal Stand der Dinge in Oberösterreich. Also es wird jetzt erkannt, dass es ein Vereinskonstrukt ist, dass es wirklich darum geht, dass die Leute für sich was machen und nicht gewinnbringend unternehmerisch denkend arbeiten. Ich glaube, ein Punkt war auch noch, dass wenn Food Corps gegründet werden, dass sie dann der Lebensmittelaufsicht in Oberösterreich Bescheid geben müssen, dass sie eben aufgestellt worden sind. Das hat sich ja dann offensichtlich irgendwie zum Guten aufgelöst, könnte man sagen. Habt ihr sonst noch Erfahrungen gemacht, wo du sagst, eigentlich erstaunlich, dass man so viel Widerstand bei einer so guten, bei so einer guten Absicht erfährt? Also rein aus Foodcorp-Sicht kann ich es jetzt kaum sagen, aber wenn man es auf den Feldverein umlegt, also für mich sind jetzt momentan zwei Dinge im Kopf. Das eine ist die behördliche Seite. Wir haben vom Verein aus eher neuere Ideen versucht, nach Tirol zu bringen, wo wir von Behördenseite oft einmal gehört haben, das hat es noch nicht gegeben, da haben wir noch keine Ahnung damit, nein, das kann so nicht sein. Also so eher so Reaktionen, okay, was Neues, man muss sich damit auseinandersetzen. Und dann sind wir auch recht schnell einmal angestanden oder in Diskussionen geraten, wo man mal gemerkt hat von Behördenseite, das ist aber sehr unterschiedlich, wie es nachher aufgearbeitet wird, von sehr positiv bis zu sehr negativen Erfahrungen nachher. Und vielleicht ein anderes Thema, was gerade recht präsent ist bei uns, wir arbeiten ganz stark für uns mit der Wertschätzung. Es geht uns darum, dass wenn ein Lebensmittel oder eine Arbeit wertgeschätzt wird, dass der Umgang sich ändert damit und dass es total wichtig ist, eine Wertschätzung aufbauen zu können, weil man einerseits selber alle verlangt für sein Tun, für seine Aufgaben, aber genauso, dass man das dem Gegenüber entgegenbringt. Und wichtig ist dazu einfach, dass man einfach den Hintergrund kennt. Also wenn ich keine Ahnung habe, wie schwierig Landwirtschaft ist, wenn zum Beispiel ein Hagelsommer ist, dann kann ich nicht verstehen, warum sich die Preise verändern oder so. Und momentan merken wir einfach im Team, dass das einfach für uns wirklich ein Erfahrungsprozess ist, Entwicklungsprozess, einmal selber zu lernen, was ist für uns Wertschätzung, wie basiert Wertschätzung und wie kommt es von dem anderen auch wieder zurück. Also, da gibt es super positive Beispiele mit total unerwarteten Reaktionen, aber es gibt genauso wirklich negative Beispiele, wo es uns einfach mal kurz vor den Kopf stoßt, teilweise persönlich, aber bei mir momentan ganz massiv, weil man einfach merkt, wenn man es auf den finanziellen Beitrag sieht, und der Beitrag ist einfach minimal für das, was die Person in Anspruch genommen hat, wenn man das einfach rückschließt, wie das normale Kaufverhalten ist, wie das normale Verhalten am Landwirt gegenüber ist oder wie die Wertschätzung der eigenen Ernährung gegenüber ist, dann ist es irgendwie erschreckend. Und das lässt uns momentan wirklich viel nachdenken, viel grübeln. Und wir haben jetzt gerade beschlossen, wir starten die offensive Wertschätzung, um einfach nur mehr Informationen von unserer Seite aufzubauen und herzuzeigen, dass man einfach an dieses Thema nochmal intensiver rangehen kann. Also man muss den Konsumenten auch noch ein bisschen erziehen, habe ich das so richtig verstanden? Wir müssen uns gegenseitig erziehen, damit wir das wieder gemeinsam lernen. Okay, und so, also was mich noch interessieren würde, das mit der Wirtschaftskammer, ist das dann mehr so ein Einzelfall gewesen oder merkt man häufig, es gibt da so Interessensgruppen, die wirklich gegen einen arbeiten oder sind das häufig mehr Missverständnisse? Für mich sind es momentan ungefähr 3 Gruppen, die mir bekannt sind. Das ist Finanzamt, Wirtschaftskammer und Sozialversicherung, weil einfach prinzipiell einer neuen Gruppe, einer neuen Initiative, die nicht gewinnorientiert arbeitet, das ist einfach was Neues, was in momentanen Gesamtsystem nicht verständlich ist und es wird einfach gleich irgendeine Hinterziehung oder was vorweggenommen oder angenommen. Also es wird einem gleich unterstellt, ihr macht es mit einer anderen Intention und es ist nicht glaubwürdig, obwohl es von unserer Seite oder von den Initiativen, die ich kenne, wirklich glaubwürdig ist, weil einfach das Denken sich geändert hat in Richtung, es muss nicht nur gewinnorientiert sein, es kann einfach ein anderer Bonus auch sein oder es kann einfach plus minus null das Spiel sein. Aber diese 3 Institutionen können oder wollen noch nicht mit diesem neuen Gedanken einfach umgehen. Marcel, darf ich dir das Mikrofon noch einmal weiterreichen? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Also durch das, dass die Food Corp eigentlich nur mehr ein U-Boot ist, was das ganze Behördliche betrifft, also wir haben uns zusammengeschlossen, wir haben einen Verein gegründet, aber wir haben jetzt noch nie Förderungen beantragt oder sind da, ich glaube, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir einen ersten Förderantrag schreiben. Wir wissen, dass das mit der ganzen, wir haben relativ viel Umsatz für den Verein, weil er jetzt ständig einkauft wird und wieder verkauft wird. Und wir machen Buchhaltung, aber wir sind jetzt nicht unbedingt scharf darauf, dass jetzt die Finanzkommission uns kontrolliert, weil das wird ein ganz Desaster werden, das wissen wir jetzt schon. Da müssten wir die ganzen Unterlagen, die ganzen Rechnungen holen und die ganzen Mappen, was halt da so existieren, wo sich jeder selber einträgt, ist dann natürlich auch die Frage, ob das alles so rechtens ist. Was bei uns jetzt der größere Störfaktor ist, wenn man es auf strukturell beziehen will, dann sind es wahrscheinlich die Konsumgewohnheiten oder so generell die Gewohnheiten in einer Gemeinschaft. Also eine Gemeinschaft kann viel bringen, damit eine Gemeinschaft funktioniert, muss man sie aber einbringen. Und da ist momentan bei 60 Mitgliedern, wo wir gesagt haben, wenn man 2 bis 3 Stunden jeder mitarbeitet, dass dieser kleine Laden, wie man da beschreiben kann, am Laufen halten wird, würde funktionieren. Das passiert leider nicht so ganz. Vor allem die Gründungsmitglieder und Mitgliederinnen sind sehr aktiv immer noch, bringen sie gern und viel ein. Und manche gehen dann leider Gottes jetzt über die Grenze drüber und neue Mitglieder können und teilweise wollen oder das ist noch nicht so ganz, also es gibt unterschiedliche Gründe, die sich noch nicht so richtig einbringen. Und daraus ist momentan unser größter Störfaktor. Also wenn wir mal sehen, okay, einige bringen sich voll viel ein, arbeiten bis zu 10, 20 Stunden im Monat, andere machen dann gar nichts und gehen ganz normal einkaufen. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Also wir haben Verschiedenes versucht. Ich habe schon mal die nette Rolle des Food Cops gehabt. Also ich habe dann anrufen müssen oder auch dann angerufen, Leute befragt, wie geht es euch gerade in den Gruppen, seid ihr in der Gruppe, wisst ihr, dass ihr in der Gruppe seid? Und das war ich dann total überrascht, wie unterschiedlich die Aussagen waren. Ich habe gesagt, ja, wir sind schon da, aber wir haben bis jetzt noch nicht erfahren, was wir genau machen müssen. Und das ist halt das Wichtigste für uns, dass wir erkennen, das ist jetzt nicht die Schuld von den neuen Mitgliedern, sondern wir haben ein bisschen Bringschuld, dass wir schauen müssen, dass die Struktur so ist, dass die Leute leicht reinfinden bei uns und dass die Beteiligung leicht stattfinden kann. Weil wenn sie wir als Gründungsmitglieder da einbringen, und die Arbeit an uns reißen, dann müssen wir gleichzeitig mit den Konsequenzen leben, dass einige Leute da nichts mehr tun oder sich daran gewöhnen, dass sie einige Leute gern ein und viel einbringen. an so kleine Sachen, so Kommunikationsprobleme gibt es halt bei 60 Leuten immer wieder. Die Arbeitsgruppen, wir haben jetzt 6 Arbeitsgruppen, da werden halt E-Mails hin und her geschossen, dann die Lieblings-E-Mail, die was ich immer wieder kriege, jetzt ist es sind zu viele E-Mails. Also da sind wir noch ein bisschen am Arbeiten. Und sonst finde ich, es läuft immer noch recht gut seit 3 Jahren jetzt. Genau, also vielleicht nur ein ganz lustiges Beispiel ganz am Anfang. Das ist ja unser Foodcorp-Logo, das ist der Kohlrabi, der daraus passiert, dass die erste Bestellung, da haben wir glaube ich nur 4 oder 5 Produkte gehabt und einer von unseren Mitgliedern hat dann 50 Kohlrabi bestellt und wollte eigentlich nur 5 bestellen. Und dann, ja, dann hat es mal für einige von uns, für die 10, weil wir waren ja nur 10, hat es dann eine Zeit lang Kohlrabi-Suppe gegeben oder keine Ahnung. Man lernt sehr viel dazu, was man dann mit so Gemüse machen kann. Ja, bitte. Ja, bitte. Dann ganz kurz auf diese Konsumeigenschaften, die bei uns da vorherrschend sind. Du hast zuerst recht schön diese Zahlen gebracht, von wegen, wo die Lebensmittelverschwendung passiert und dass in Europa die Zahlen um die Landwirtschaft noch nicht wirklich bekannt sind, aber je weiter man geht in der Verarbeitung, im Handel bis zum Konsumenten, die meiste Verschwendung liegt beim Konsumenten. Und ich habe jetzt gerade aus einer anderen Arbeit heraus eine ziemlich interessante Studie von der FAO gelesen, die das halt weltweit betrachtet hat. Und das Interessante für mich daran ist einfach, wenn man in den Industriestaaten ist, ist die Lebensmittelverschwendung auf Konsumentenseite. Und wenn man in die, ich weiß nicht, wie man jetzt wirklich politisch korrekt sagt, in die Entwicklungsländer geht, dann ist die Verschwendung in der Landwirtschaft und im Transport und auf Konsumseite eigentlich fast nichts. Also das ist für mich einfach so ein eindrückliches Beispiel mit, was bei uns der Konsum wirklich anrichtet oder was der Kunde, dieses persönliche, egoistische Verhalten, wie man mit Lebensmitteln umgeht, was das für einen Rattenschwanz hat. Ja, damit vielleicht vom Negativen zum Positiven und nochmal kurz zum Feldverein. Also ich habe gesehen, es gibt einige Feldverein-Initiativen, die auch also zahlreiche Preise gewonnen haben oder wo mit Fördermitteln aktiv unterstützt wird. Wie sieht denn das bei euch aus? Also habt ihr auch schon wirklich nennenswerte positive Rückmeldungen von, ich weiß nicht, es gibt da unterschiedliche Initiativen, die solche Projekte prämieren, oder sind die Erfolgsmeldungen noch mehr so auf also in der unmittelbaren Begegnung und das ist das, was einen am Gehen hält? Hauptsächlich ist es unmittelbar, auch weil wir uns noch nicht so wirklich darum gekümmert haben, dass es noch präsenter wird auf dieser Nominierungsebene, aber wir haben schon am Anfang einen gewissen Motivationsschub uns geholt und wir waren nominiert für den Victoria Award, das ist vom Lebensministerium aus, 2015. Da kann man vielleicht dazu erzählen, dass das Jahr drauf eine ganz ähnliche Initiative, die ziemlich gleich aufgestellt ist wie wir, den Victoria gewonnen hat, aus Kärnten. Also das hat man einfach angemerkt, die haben ein bisschen gebraucht, bis die Idee erkennen. Wir haben aus Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie die auf uns gekommen sind oder nicht, da haben wir wirklich einen Preis gemacht, den iShop Fair Preis. Was haben wir denn noch gemacht? Also wir haben schon immer wieder auch positive Rückmeldungen gekriegt von weiter oben oder von einer größeren Ebene, aber das meiste holen wir uns eigentlich aus dem direkten Miteinander, weil das für uns wirklich das noch ehrlichere ist. Ja, wenn wir bei positiven und unerwartet glücklichen Wendungen sind, Ivo, vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da waren unerwartet positive Einbringungen, da haben sich Akteure bewegt, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte. Da waren persönliche Erfolgserlebnisse für dich vorhanden. Mit der Gemeinschaftsgarten. Nein, wir haben viele offizielle natürlich Anerkennungen gehabt. Also der Verein hat 2012 einen Preis bekommen von der Stadt. Wir arbeiten auch mit der Stadt. Erfolgserlebnisse, ja, ich meine, das ist diese offizielle Seite, aber dann meistens ist die interne Seite. Also das, die Dynamiken in der Gruppe, im Verein. Wir haben zum Beispiel im Vorstandteam ein ganz gutes Team. Es ist viel Wertschätzung da, viel Zusammenarbeit und eben das kommt auch von den Mitgliedern dann zurück und viele sind wirklich dankbar, dass wir da dabei sind und das Projekt weiterbringen, weil für viele eben sehr wichtig ist. Viele hätten eben auch keine Zeit, sowas zu machen. Wir machen alles ehrenamtlich, wobei wir haben auch eine Projektkoordinatorin dabei. Ja, ich würde sagen, dass persönlich und auch als Team, als Vorstandsteam, haben wir immer wieder so positive Rückmeldungen gehabt. Wir hatten auch Kontakte mit anderen Vereinen, also mit Gemeinschaftsgärten, zum Beispiel im letzten Juli. Wir hatten aus Bozen auch Besuch von einem interkulturellen Garten, der in Bozen aktiv ist seit 2-3 Jahren. Und das war ein schöner Austausch und wir haben auch Lob gekriegt von den Bozner. Eben auch diese Kontakte zwischen Gemeinschaftsgärten. Wir haben sowieso immer wieder 2-3 Termine, in denen wir dann uns treffen, also Vernetzungstreffen von Gemeinschaftsgärten. Und da ist oft immer wieder positive, wir haben immer wieder positive Meldungen gehabt. Ja. Ja, dann Marcel, wie ist es bei dir? Was hält dich an der Stange? Also mich hält eher das uns an der Stange, also dass wir so die große Gemeinschaft sind und das ist ja das Hauptsächliche, würde ich sagen, bei uns, das uns motiviert und wodurch wir dabei gehalten werden. Durch das, dass wir nicht sehr medienwirksam sind und nicht offiziell irgendwie irgendwo angesucht haben oder uns vermarktet haben quasi, haben wir noch kein offizielles Lob gekriegt. Aber also es sind die Bauern und Bäuerinnen, die uns liefern, das ist jetzt momentan, wir haben 15 Produzentinnen, die uns bringen, waren schon einige da und haben uns schon einige gesagt, wir machen das jetzt nicht, weil wir das Geld brauchen, sondern weil wir es ideologisch gut finden. Und das war für uns schon eine super Rückmeldung. Es sind gleichzeitig die Nachfrage also an neuen Mitgliedern. Am Anfang, wo wir es gegründet haben, da waren wir zu 12, 13 Leute und haben gesagt, wir wollen jetzt aufmachen auf 20 Leute, wie machen wir das jetzt? Okay, wir haben glaube ich sogar irgendwo in der Zeitung inseriert. Und sind dann auf 20 gekommen und mittlerweile brauchen wir keine Inserate mehr. Also wir kriegen mehr Anfragen, als wie wir verarbeiten können. Also wir haben jetzt einen Aufnahmestopp, wir sind jetzt bei 60 Mitgliedern. Das ist für uns eigentlich momentan nur die größte Motivation weiterzumachen. Danke. Wie schaut es mit Fragen aus dem Publikum aus? Wir haben da drei Leute, die gerne auf Fragen eingehen. Es schaut heute eher dezent aus mit Handmeldungen. Was okay ist. Batti, wie schaut es mit Fragen aus dem Podium? Ich glaube, das kommt jetzt einfach ein bisschen spontan, dass das geöffnet wird. Also überlegt euch noch, ob ihr was Interessantes wissen wollt. Was mich noch interessieren würde, das ist, ich glaube, wurde ja auch einige Male gesagt, also das sind Initiativen, die, glaube ich, auch sehr viel untereinander mit in Kontakt stehen, wo wahrscheinlich, also wie in dem Fall mit Feldverein und Foodcorp, wo man in mehreren Vereinen gleichzeitig tätig ist. Jetzt, wenn ich meinerseits ganz praktisch sage, ja okay, das ist ein Thema, das spricht mich auch an, gibt es da eine Möglichkeit, sich gut zu informieren über derartige Initiativen, also so disparat sie zum Teil ja auch sein mögen. Gibt es irgendetwas, das Transition zum Beispiel ist mehrfach genannt worden, gibt es da etwas, also wo man sich da untereinander kommuniziert, wo man dann vielleicht auch hineinkommen könnte? Oder sind die Initiativen doch in erster Linie Einzelinitiativen und man kooperiert, wenn es sich anbietet? Also die Kooperationen entstehen einfach je nachdem, nach den Schwerpunkten, die man gerade braucht oder die Personen, die man trifft, wenn man doch sehr viele immer wieder über den Weg läuft. Wenn man sie wirklich explizit informieren möchte, es gibt die Netzwerkstelle Gemeinschaftsgärten, die koordiniert zum Beispiel alle Gemeinschaftsgärten in Tirol. Das ist einmal rein für die Gemeinschaftsgärten. Es gibt dieses Transition, wo regelmäßig noch Treffen vorhanden sind und wo auf der Homepage die wichtigsten Initiativen, die sich halt gemeldet haben für Transition, auch aufgelistet sind. Aber andere koordiniertere Stelle ist mir nicht bewusst. Also es gibt es österreichweit, hat es glaube ich in Salzburg letztes Jahr das erste Vernetzungstreffen gegeben von nationalen Food Corps, keine Ahnung wie viele da gekommen sind. Wir sind selber nur ein bisschen schwach aufgestellt für den ganzen Vernetzungscharakter, weil man ist irgendwie so in der Gründungsphase drin, man baut sich auf, man freut sich, dass mal was geworden ist, dann struggelt man mal ein bisschen, weil da kommen die ersten Probleme, versucht man das Ganze zusammenzuhalten und eben so Kooperationen, die ergeben sich dann, der Feldverein und die Food Group teilen sich jetzt an den Raum. Die Leute kennen sich gegenseitig, also da findet schon relativ viel Vernetzung statt und gleichzeitig vermisse ich schon viel Vernetzung noch weiter außen dann. Also so diese Food-Corps-Vernetzungstreffen, da waren noch nie wer von uns. Mhm. Da müssen wir nur dran arbeiten, würde ich mal sagen. Okay, dann noch einmal schnell die Möglichkeit. Gibt es etwas, das gewusst werden will? Ja, also ich habe ein bisschen eine generelle Frage oder ein bisschen eine banale Frage vielleicht auch, weil ihr euch ja sehr auch damit beschäftigt, euch zu vereinen sozusagen, um die Situation zu verbessern von Ernährungsbewusstsein und Einkaufsbewusstsein. Man hat aber als Produzent auch gemerkt, dass in den letzten, sage ich mal, letzten 15 Jahre oder ungefähr 15 Jahre eine Veränderung im Handel gegeben hat. Der Handel ist immer draufgekommen, dass gerade solche Initiativen immer mehr im Mainstream eindringen und hat auch aufgrund von gesetzlichen Entscheidungen nun sehr viel Produkte mit einem regionalen Kennzeichen versehen, ob das jetzt der Apfel aus Österreich ist oder was auch immer. Also man versucht da mit dem Trend schon mitzugehen und das Bewusstsein, also was für eine Motivation auch immer, zu stärken. Weil ihr ja doch auch sehr viel mit solchen Geschichten und auch mit solchen Veränderungen beschäftigt, wollte aber wissen, wie ist denn das aus eurer Sicht? Inwiefern reagiert der Handel auf Regionalität oder Nachhaltigkeit? Und inwiefern kommt es dann auch bei lokalen Produzenten, gerade vielleicht aus Tirol, an? Wer fühlt sich berufen? Also genaue Zahlen weiß ich nicht. Also ich habe letztes Mal Diskussion gehabt mit einer Freundin, wie ist die Reichweite von dem Ganzen, was wir da machen. Wirken wir auf den Großhandel ein? Also ich glaube, auf den Großhandel wirken wir so weit ein, soweit es für ihn Sinn macht. Es ist immer nur ein Nischenprodukt, ich weiß nicht wie viel, es steigt zwar die Zahl, aber die Produkte, die dann da diesen Stempel draufkriegen von Bio und so weiter, sind laut unseren Kriterien, die wir selber beschlossen haben in unserem Plenum, nicht wirklich Bio. Also die Sachen kommen trotzdem irgendwie hin und her gekarrt durch die Gegend. Ich weiß es eben nicht, die ganzen Anonymitäten, die da dazwischen stecken, die sind mir, ja, also das, da hat sich keine wesentliche Besserung für mich nur ergeben bis jetzt. Und der Impact von uns ist relativ gering bei denen, würde ich jetzt nochmal sagen. Aber wenn wir umso mehr Initiativen, das natürlich, dass wir werden, umso stabiler die wir werden vor allem. Also das ist auch eine große Gefahr, was halt ist. Die Wirtschaftskrise ist immer noch ein bisschen drin. Es hat schon geschichtlich hat sich schon öfter mal gegeben, Food Corps, jetzt ist auch keine neue Erscheinung. Also es ist momentan ein bisschen eine Modeerscheinung, das muss man auch dazu sagen. Es kommt und jetzt ist es an uns eigentlich, dass wir schauen, dass wir das so gut wie möglich stabilisieren, dass es nicht wieder zusammenbricht, dass wirklich vielleicht in dieses Gesamtsystem einfließen kann. Und weil der Handel, der wirkt uns vielleicht ein bisschen gegen, wenn er jetzt auf diesen Zug aufspringt. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, dann werden die meisten das schnell durchschauen und dann hoffentlich, also mein Traum ist schon auch, dass Food Corps österreichweit sich ausbreiten und irgendwann dann der Großhandel eingehen wird, weil es dann gar nicht mehr geht. Wann soweit sein wird oder ob soweit sein wird, das steht in den Sternen. Also rein meine Beobachtung ist, dass Regionalität wird gesteigert, wird wirklich gepusht, wird wirklich geschaut, dass der Konsument immer mehr auf regionale Produkte zugreift. In Landwirtschaftskreisen habe ich diesen Slogan gehört, regional ist das neue Bio. Und da stellt es mir einfach gleich mal die Haare auf, weil Regionalität heißt, wenn man sich die Landwirtschaft in Österreich anschaut, nicht unbedingt eine gute Qualität und nicht unbedingt die Lebensmittelqualität, die wir in unserem Umkreis jetzt vorziehen würden. Also ich würde das immer ein bisschen fraglich betrachten, dann ist für mich ganz, ganz stark dieses taktische Kalkül im Handel drinnen mit, was ist denn noch möglich, also wo ist es gewinnbringend für Sie, und man verliert schon wieder diesen solidarischen Ansatz mit, Produzent und Konsument wollen beide was Gutes haben, wollen beide miteinander arbeiten und es nicht nur einseitig. Und vielleicht also das besondere Beispiel, es gibt dieses Label Bewusst Tirol von der AK-Marketing Tirol, ganz stark forciert für Hotel, Gastronomien, was auch immer. Hintergrund ist, es soll dargestellt werden, es sollen die Hotels ausgezeichnet werden, die ganz aktiv Tiroler Produkte verwerten, verarbeiten. Und auf meine Nachfrage ist rausgekommen, momentan bezieht sich das nur auf die Molkereiprodukte. Und wenn Sie bei Tirol Milch einkaufen, muss ich auch gleich wieder sagen, naja, also das ist keine regionale Produktion, die man wirklich unterstützen möchte. Und da arbeiten Sie eigentlich mit total falschen Fakten für mich. Und vielleicht nur aus Produzentensicht, wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Bauern zusammen. Für mich gibt es ganz grob gesagt so zwei Kategorien von Bauern. Es gibt für mich die wirklich klein, fein in einer Kreislaufwirtschaft arbeiten, die im Bereich der Biolandwirtschaft sind. Denen ist Regionalität und ökologischer Landbau ganz wichtig und die schauen, dass sie ihn dementsprechend vermarkten. Und dann gibt es die andere Kategorie, leider der Großbauern, die wirklich im großen Stil anbauen, und ich kenne halt explizit Leute, die für Hofer Spar und Rewe produzieren, österreichweit, und da ist Regionalität okay, sie kaufen es oder sie kaufen es nicht, sonst bringt wie jetzt noch Deutschland oder Italien vermarktet, weil irgendwer braucht schon. Okay, und wir warten, also ich bedanke mich zuerst einmal für die, glaube ich, sehr gute Antwort. Schau noch mal kurz in den Raum, ob es noch, ja? Ja, meine Frage wäre, seht ihr die Landwirtschaftskammer da in Tirol als Gegenpol, oder wäre es denkbar auch da, dass die quasi irgendwo als Dachverband irgendwo das mit aufgreifen, weil ich glaube 80% in Tirol, die was in die Bauernzeitung bekommen oder die Struktur nutzen, sind eigentlich sehr kleinstrukturierte Landwirte, das sind auch wieder Junge, die was das im Nebenerwerb machen und die was für solche Ideen schon offen wären, und die sind sehr gut dotiert, haben ein eigenes Medium. Wäre da vielleicht eine Kooperation denkbar oder ist das einfach ganz krass die andere Seite? Pauschal keine Ahnung, wie das wirklich in der Landwirtschaftskammer ist, weil es sehr unterschiedliche Aussagen dazu gibt, aber einfach als Beispiel, ich bin in einem EU-Projekt drinnen, wo es um Lebensmittelabfallvermeidung und Reduktion drum geht, und wir wollen eine Pilotaktion in Tirol umsetzen, und da ist die Landwirtschaftskammer offen und wir treffen uns regelmäßig und wir sind in Arbeitskreisen beieinander, um zu schauen, was wirklich im Gemüseanbau in Tirol machbar ist. Also wirklich einen neuen Vermarktungsweg für das Gemüse aufzubauen. Also es gibt Personen in der Landwirtschaftskammer, die ich kenne, die wirklich offen sind für neue innovative Ansätze, die offen sind für neue Strukturen. Aber es ist sehr unterschiedlich, wen man da trifft oder auch welcher Hintergrund da ist. Habt ihr auch schon Erfahrung gehabt mit dieser Struktur? Oder ist das eher etwas, was man grundsätzlich ablehnt? Also ich habe jetzt keinen Bezug dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es grundsätzlich ablehnen, aber ja, vielleicht doch. Also grundsätzlich würde ich sagen, also wir sind halt schon so eine Bewegung, die von unten kommt, die eben schlechte Erfahrungen mit großen Strukturen gemacht hat, weil wir wissen, das verwässert dann gerne mal das, was man sich da ausmacht. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Landeskammer, also die Landwirtschaftskammer funktioniert. Ich weiß nur, dass die Erntehelfer von der Landwirtschaftskammer nicht wirklich einen Rückhalt kriegen, eigentlich so gut wie gar keinen. Und ich weiß nicht genau, mit was sie beschäftigen, und ich vermute einfach nur, dass die gar nicht verstehen, was wir da jetzt genau machen oder was wir da machen wollen. Und so zentrale Systeme, wenn die da auf uns einwirken wollen, also ich habe es dann lieber, dass wir regional selber beschließen, was wir da machen wollen, und dass jede andere Food Group das auch regional beschließt. Vielleicht das Dachverband, dass sie neue Food Groups bilden können. Das wäre gut, dass die vielleicht Räume schaffen können, vielleicht die finanziell unterstützen könnten. Aber sobald es um Mitbestimmung geht, wäre ich sehr vorsichtig. Ivo? Also ich weiß zum Beispiel, dass das Projekt Gemüsegarten zu mieten, der Initiator ist Bauer, der Initiator von diesem Projekt hat auch im Landwirtschaftskammer Beratung geholt und hat mit der Landwirtschaftskammer mitgearbeitet. Also ich muss sagen, als Gemeinschaftsgarten haben wir mit der Landwirtschaftskammer nichts zu tun. Was ich sagen kann, also mit dem generell würde ich sagen, dass das Geschäft mit den Lebensmitteln ist knallhart, generell. Es gibt natürlich viele Interessen. Es gibt extreme Situationen mit den Erntenhelfer, Mitarbeiter, nicht nur im Bereich Innsbruck. Es war übrigens die Nachricht, glaube ich, vor einer Woche, dass es gibt einen Kollektivvertrag und das wird gesehen als irgendwie, das sind 2017 und es gibt einen Kollektivvertrag endlich für diese Personen, die arbeiten. Und das wird gesehen als großes Ziel, das ist irgendwie schräg. Aber natürlich, die Thematik ist nicht einfach. Also ich meine, der Bauer, der Produzent leidet auch. Das ist nicht so, das ist der böse Bauer und dann die Mitarbeiter, denke ich. Aber eben, das Geschäft ist wirklich knallhart. Und es gibt in Europa, ich sage es einfach, es gibt Sklaverei in Europa. Also das heißt, die Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, die haben viel Leiden dahinter, in der Geschichte. Also es gibt Sklaven in Deutschland, in Italien, Tomaten ernten, Zitrusfrüchte ernten, in Spanien, Almeida. Es gibt Biotomaten, die nie die Sonne gesehen haben, aber auch die Mitarbeiter sehen nie die Sonne, weil sie sind immer da unten. Sie bekommen vielleicht 5 Euro pro Stunde. Sie haben keine richtige Sicherheit, die Stelle zu behalten. Gewerkschaften sind nicht wirklich viel unterwegs in dieser Gegend. Also insgesamt eben das generell, was ich weiß, ist, dass eben das Geschäft ist wirklich hart, viel Interesse, viel Kampf, viel Druck. Was mir wünsche, und also ich glaube, wir sind einig, dass viel mehr regionale Kreisläufe beginnen in diesem Bereich. Also das heißt, dass viel mehr Bewusstsein über diese Situation, diese Aspekte, viel mehr Wertschätzung für die Produkte und auch für die Mitarbeiter, für die Leute, die da arbeiten. Und dann, es kommt automatisch auch eine andere Einkaufsart. Also wenn wir einkaufen gehen, dann agieren wir anders, denke ich. Gibt es noch Wortmeldungen aus dem Publikum? Ja, es ist ja schon die Abneigung, sagen wir mal, gegenüber großen Strukturen irgendwie Thema gewesen jetzt. Da ist meine Frage, wie groß kann dann so eine Initiative überhaupt werden? Oder gibt es irgendwo einen Punkt oder einen natürlichen Punkt, wo irgendwie gesagt wird, da geht es nicht mehr? Oder eben sagt ihr jetzt bewusst zum Beispiel 60 Mitglieder und drüber geht es auch nicht mehr, weil es dann irgendwie organisatorisch oder aus anderen Gründen schwierig wird? Oder 1000 Suppen geht zum Beispiel nicht mehr oder sowas? Das würde mich interessieren. Also bei uns war es so, dass das Kernteam, wir waren 12, 13 Leute, da hat alles extrem gut funktioniert. Dann haben wir aufgestockt auf 20, dann hat es auch noch sehr gut funktioniert. Und alles, was wir aus der Theorie gewusst haben, haben wir gesagt, okay, ab 20, 30, maximal 40 Leute, dann wird es schwierig. Also das kann man nachlesen von anderen Food Corps. Und wir haben dann so schrittweise versucht, uns zu vergrößern. Und sind dann bei 40 schon, haben wir schon gemerkt, okay, jetzt kommen die ersten Probleme, aber es immer wieder Leute geben, die eben das vertreten, es sollen größer werden. Also da gibt es dieses, wie groß kann man werden? Die einen sagen, wir sollen immer größer werden, so groß wie es geht. Umso mehr Mitglieder, umso besser, umso mehr gute Lebensmittel werden verkauft. Und ich war immer ein bisschen dagegen und habe gesagt, na gut, es wird bald nicht mehr anstehen. Also ich studiere Soziologie, ich habe mich immer über die ganze Gruppengröße natürlich interessiert. Und es hat sich dann schon gezeigt, dass ab 50 Leute ist viel auseinandergegangen. Die Anonymität ist immer größer geworden, die Leute haben sie nicht mehr kennt. Ich stehe jetzt teilweise unten und kenne die Leute gar nicht mehr und die grüßen mich dann auch gar nicht mehr. Also das war ganz was Neues. Ich sage, aha, gut, wir müssen da wahrscheinlich ein bisschen wieder dran arbeiten, dass diese Gemeinschaft, weil die Leute sehen das ja dann wieder als Einkäufer. Sie kommen als Einkäufer und dann entsteht dieses blöde Verhältnis von Einkäufer, Verkäufer. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Und bei einer Gruppengröße von 40 Leuten scheinbar, wenn Leute so intensiv zusammenarbeiten sollten, passiert das. Deswegen war ist bis jetzt unsere Meinung, dass wir anderen Foodcorps helfen wollen bei der Gründung. Und das ist meines Erachtens besser, weil dann gibt es mehrere kleine Läden, die wieder zentraler dann für die Region ist und nicht eine große, die dann noch immer schwieriger zu handeln ist. Und über eine Zeit lang das Plenum moderiert. Und da ist es, zu Spitzenzeiten waren dann über 20 Leute, und das ist dann schon anspruchsvoll, sage ich mal. Und wenn man dann 100 Leute hat oder 120 Leute, dann wird es nicht einfacher. Weil 100 Köpfe haben 100 Meinungen und dann wird es mit Konsens, was wir haben, also Konsensverfahren, schon etwas schwierig. Also wir werden regelmäßig gefragt, wie groß wir nur werden wollen oder ob wir da eh noch weitermachen und immer noch, also es ist immer dieser Wachstumsgedanke, der an uns herangetragen wird, ob das nicht einfach unseres ist. Würde ich einfach gleich mal sagen, nein, auf keinen Fall. Wir wollen, dass der Gedanke weiter wächst, aber wir wollen nicht, dass die Arbeit und die Masse und was auch immer alles weiter wächst. Und es ist eher das Bestreben, weiterzugeben an Leute, die das kopieren und einfach anwenden und in den Alltag integrieren können, anstatt dass wir halt einfach noch und noch und noch mehr machen. Und gerade bei den Suppen, da war jetzt wirklich dieser Entscheidungspunkt mit, wie groß machen wir es, wollen wir noch mehr? Und teilweise sind wir wirklich gepusht worden von wegen, ich kann ein paar mehr noch kochen, das geht schon, und einen dritten Tag dazu, einen vierten Tag dazu. Aber dann verliert es für uns den Spaß, den Reiz, da verliert es für uns ganz viel und vor allem dann sind wir in diesem Denken drinnen mit, je mehr wir machen, desto besser ist es. Aber das ist es nicht. Also wir haben eigentlich, wir vergrößern uns so oder wir erweitern die Aktivitäten so, wo wir merken, das geht und da haben wir Interesse und da fühlen wir uns noch wohl damit und da fühlen wir uns frei damit. Und sobald es irgendwie beengt wird, ist eher ein Schlussstrich da. Noch ein Wortbeitrag? Also ein gutes Beispiel, was mir eingefallen ist, dazu, also einige von euch werden den Konsum nur kennen, das war eigentlich eine Konsumgenossenschaft, die ist auch aus einer Lebensmittelkooperative heraus entstanden. Die sind immer größer geworden, es hat dann irgendwann einmal keinen Unterschied gegeben mehr zum Supermarkt. Die sind dann irgendwann zerbrochen, weil sie dann einfach mit den alten Ideologien und mit den tatsächlich Gelebten dann nicht mehr zusammengekommen sind. Also das würde ich persönlich auf jeden Fall vermeiden wollen. Also mit kleinen Strukturen passiert das wahrscheinlich nicht so schnell. Ivo, was ist bei deinem Projekt mit der solidarischen Landwirtschaft? Größenverhältnisse, Maximalgröße? Also bei der solidarischen Landwirtschaft, das hängt natürlich vom Hof ab. Wie schon gesagt, es gibt Beispiele in Deutschland, die bei 100, 150 Mitgliedern sind, also sie ist relativ groß und ich habe so schon gelesen, dass das wäre schon eine höchste Grenze in dem Fall, weil man braucht dann wirklich dann Mitarbeiter dazu und das ist ziemlich groß. In meine Idee, in meinem Projekt, ich würde gerne so bei 10, 15 Personen bleiben, weil die Landwirtschaft ist relativ klein, aber eben, das geht von 20 Personen bis 150, 300 in einer Solari. Gibt es weitere Fragen? Gut. In dem Fall, bevor wir dann alle unsere Wege gehen und vielleicht andere noch verweilen und persönliche Fragen an unsere Vortragenden oder Mitdiskutanten wenden, von euch nochmal kurz hören, was sind so die zentralen Punkte, die ihr nochmal unterstrichen wissen wollt nach diesem Gespräch? Was wollt ihr, dass in Erinnerung bleibt? Marcel, vielleicht fangen wir mit dir an. Also ich wurde schon vorgewarnt, dass das passieren wird. Ich kann euch gerne sagen, ich weiß es immer erst morgen. Also von dem her, wer es wissen will, kann mir so eine E-Mail-Adresse schreiben. Ich kann euch das dann morgen mailen, was meine zentralen Punkte sind von heute. Also von dieser Gesprächsrunde, ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist die Idee von Wertschätzung. Auf alle Fälle, weil Wertschätzung in dem Fall, also gegenüber Lebensmitteln, auf alle Fälle. Aber wenn wir Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln haben, dann haben wir Wertschätzung auch gegenüber eben den Bauern, die Leute, die da arbeiten, hart arbeiten. Und das ist wirklich eine zentrale Komponente, weil Geiz ist überhaupt nicht geil, besonders in dem Bereich Lebensmittel. Das heißt eben, schöner Schwerpunkt, Wertschätzung. Und dann Regionalität. Also ich glaube, dass wir sollten alle ein bisschen uns mehr beschäftigen mit diesen Aspekten. Also mit den ganzen Aspekten, die wir besprochen haben heute Abend. Also das Thema Wertschätzung kann ich eben nur unterstreichen. Es ist für mich das absolut Zentrale. So wie man halt selber wertgeschätzt werden möchte, sollte dann alles andere auch wertgeschätzt werden. Und das, was in Mehrkampfstadt rausgekommen ist, ist dieses Wir, nicht ich nehme und die anderen machen oder so, sondern es ist immer Wir, weil man hat einfach halt gemerkt bei euch beiden da drüben auch, dass es immer sofort unterbrochen worden ist. Das bin nicht nur ich, sondern das ist eine Gemeinschaft, die macht es und gemeinsam wird man das angehen, aber im kleinen Bereich. Also sobald das groß angedacht wird, lass mich besser sein, sondern im kleinen Bereich und dann kopieren wir es mehrmalig. Aber es hat jeder was zu tun, es sollte sich jeder irgendwie einbringen, dass das funktionieren kann. Gut. In dem Fall möchte ich mich bedanken in erster Linie bei allen, die heute mit uns hier diskutiert haben am Podium, bei allen von euch, die dabei waren und mit uns diskutiert haben, wie immer beim Heine, bei der Leonie, beim Spielraum, dass sie das ermöglichen, bei Freirad und bei der Bäckerei und bei der Stadt Innsbruck, dass sie auch finanziell unter die Arme greift. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten letzten Sonntag im Monat. Schönen Abend. Danke euch. Ich hoffe, es hat für euch geklappt.